Wall City Rock, Mauerstadt Rock von der Berliner Band PVC. Eine der ersten deutschen Punkhymnen auf die geteilte Stadt von einer der ersten deutschen Punkbands. 1977, vor 39 Jahren, hatte die Band PVC in diesem Haus, aus dem wir gerade senden, eine einstündige Radiosendung bekommen, was schon von einem gewissen Mut der Musikredaktion gezeugt hat. Damals saß in diesem Haus noch der RIAS, der Rundfunk im amerikanischen Sektor. Und heute ist in diesem Haus Gerrit Meyer zu Gast, Gründungsmitglied von PVC. Guten Tag, schön, dass Sie hier sind. Ja, schönen guten Tag. Sie haben gerade ein Buch über die Geschichte Ihrer Band veröffentlicht. Berlin Punk PVC heißt es, ganz kurz und prägnant. 1977 in West-Berlin Punk zu werden, das war eine lebensverändernde Entscheidung, oder? Sagen wir mal so, es lag in der Luft, sicher war es lebensverändernd. Aber ich würde mal sagen, wir haben damals einfach so bestimmte Vibes aufgegriffen. Das lag, wie gesagt, das lag in der Luft, das war alles so langweilig. Und da haben wir halt diese Band gegründet und wir wussten auch gar nicht, ob das überhaupt funktionieren wird. Wir haben es einfach gemacht und haben auch überhaupt nicht danach gefragt, ob sich jetzt jemand darum kümmert oder nicht. Aber es lief dann halt besser, als wir dachten. Langweilig war es. In deinem Interview haben Sie gesagt, dass Punk war keine Anklage, es war eine Absage. Genau. An was denn? Na, an all das, was vorher war, vor allen Dingen diese Diskussionsgeschichten, die immer abliefen. Damals wurde ja alles viel zerredet und so weiter. Von wem? Na, das war so die allgemeine Szene. Es war alles linksliberal und es wurden keine eindeutigen Statements gemacht, sondern es war alles irgendwie so, ja, immer sehr nett und freundlich und es hat irgendwie der Punch so gefehlt. Und also sagen wir mal so. Also, oder der Punk, ja? Ja. Oder der Punk, ja. Also der Unterschied ist ungefähr so, als wenn man sagt, ja, weißt du, ich weiß nicht so richtig. Oder als wenn man sagt, hör mal zu, du bist ein absolutes Arschloch. Das war so der Unterschied. Mhm. Und diese direkte Sprache, die hat damals irgendwie gefehlt, weil vorher, wie gesagt, das war alles irgendwie so weich. Irgendwie, da wurde nichts Konkretes ausgesprochen. Mhm. Alle wollten nach Indien oder Sozialarbeiter werden. Und es war alles sehr nett. Es war so, man war so wie in so einem Kokon in West-Berlin, ja sowieso, war ja so ein hochsubventioniertes Treibhaus. Und alles war easy und alles war ganz nett. Und da musste man irgendwie ein bisschen dran kratzen, einfach, dass den Leuten mal so ein Kick verpasst wird. Sie haben es ja in diesem Treibhaus ziemlich lange ausgehalten, denn Sie waren schon 30, als Sie Punk wurden. Ja, waren Sie dann nicht schon zu alt ein bisschen? Naja, die Frage habe ich mir nicht gestellt, natürlich. Aber sagen wir mal so, wir haben es ja nicht gemacht, um jetzt Jüngere zu ärgern. Die hätten es ja auch machen können, aber nur haben wir es halt gemacht. Und ja, wie gesagt, wir haben nicht danach, es gab ja auch keinen Leitfaden dafür, wie man jetzt sein muss, um Punkmusik machen zu können, sondern wir haben es einfach gemacht. Ne? Das ist jetzt, dass wir nur ausgerechnet oder zwei von uns schon 30 waren, mag eine Tücke des Schicksals sein, aber wir konnten es ja nicht ändern. Es musste also sein. Nun gab es in der letzten Zeit viele Veröffentlichungen über Subkulturen im Westen der geteilten Stadt, zum Beispiel Wolfgang Müllers Subkultur West-Berlin 1979 bis 1989, schon fast ein Bestseller. Es gab die Dokumentation Lust and Sound in West-Berlin. Es gab eine große Ausstellung über die genialen Dilettanten, also die experimentellen Bands der Künstler aus West-Berlin. Wie unterscheidet sich da Ihre Sicht in Ihrem Buch auf diese Zeit? Naja, diese sogenannten genialen Dilettanten haben ja einfach die Flucht nach vorne angetreten. Die konnten eigentlich nichts und haben ihr Zeug als Kunst bezeichnet. Und das wurde eigentlich auch von simplen Gemütern so aufgegriffen. Und auf einmal hieß es nicht mehr Dilettantismus, sondern geniale Dilettanten. Und eigentlich, wie ich schon sagte, war es eine Flucht nach vorne. In diesem Jahr, da wird ja der 40. Geburtstag vom Punk gefeiert. Sie selbst waren 1976 in London, haben die ersten Punkplatten da gekauft und auch frühe Punkkonzerte besucht. Wie haben Sie die Punkfeierlichkeiten dieses Jahr erlebt? Wird da auch einiges verklärt? Eigentlich gar nicht, ja, vermutlich. Ist ja immer so, nach so einer langen Zeit. Also eigentlich ist es so, dass es mich heute überhaupt nicht mehr interessiert. Also war eine schöne Zeit damals, sicher. Heute sind die Zeiten anders, heute bin ich ein bisschen älter, heute interessieren mich andere Geschichten. Aber nichtsdestotrotz, wie ich schon sagte, war es eine schöne Zeit, aber mehr nicht. Also heute sind Sie kein Punk mehr? Ja, oder ich war es schon immer und die anderen nicht, keine Ahnung. Also ich denke, dass das nicht eine Sache der Musik ist. Also wenn man Pogo stand, meines Erachtens nach, heute ist man nicht Punk, sondern Beamter. und ist eigentlich genauso spießig, wie die Eltern es waren, die eben heute dann vielleicht noch aus Rock'n'Roll-Tagen erzählen oder wie es damals bei den Stones war, an der Waldbühne oder was weiß ich. Im Prinzip ist das alles dasselbe. Das ist doch immer so bei den Kindern. Also sagen wir mal so, wenn 1956, wenn man da 40 Jahre zurückgeblickt hätte, dann hätten ja alle noch Charleston tanzen müssen und das war ja 1956 auch nicht der Fall. Mhm. Und wenn Leute heute noch Punk machen, gerade neue Bands, ich finde das einfach absolut lächerlich. Ist Punk also tot und wann genau ist er gestorben? Na, ich würde mal sagen, das war bestimmt so Anfang der 80er Jahre lief sich das tot. Also wir selber haben eigentlich so 79 Punk bezüglich, also jetzt was die Bezeichnung anbelangt, längst die Segel gestrichen und waren da schon in anderen Gefilden unterwegs, ein bisschen experimenteller. Also so, wir haben uns auf die Reise gemacht sozusagen und haben geguckt, mal gucken, was da so passiert. Also Punk war nur der Ausgangspunkt, wir haben ein Ticket gelöst, aber ohne Rückfahrkarte und haben uns dann entfernt und haben uns entwickelt. Und wir waren niemals die Leute, die sich jetzt mit einer bestimmten Stilrichtung zufrieden gegeben haben, weil was die Leute immer vergessen heute, ist einfach die Tatsache, wir sind doch zum Punk gekommen, weil wir neugierig waren, aber diese Neugierde wurde ja nicht dadurch abgewürgt, dass wir jetzt eine Band gegründet haben, sondern diese Neugierde existiert ja weiter. Hm. Also man bleibt eine Weile irgendwo, also ich unterscheide immer zwischen den Leuten, die suchen und ihr Ding gefunden haben. Und dann gibt es die ewig Suchenden und ich glaube, das waren eher wir, also ich auf jeden Fall. Und jetzt sind Sie eben Buchautor. Was war denn das größte Geschenk, das Punk Ihnen gemacht hat? Ach, das größte Geschenk, das ist ja wirklich, dass man also auch, wenn man nicht gerade virtuos veranlagt war, auf jeden Fall Selbstbewusstsein gekriegt hat, um selber trotzdem eine Band zu spielen. Da waren natürlich die Ramones die Vorreiter schlechthin. Ich würde mal sagen, unglaublich viele Leute haben es überhaupt den Ramones zu verdanken, dass die überhaupt, wie gesagt, das Selbstbewusstsein entwickelt haben, selber eine Band zu gründen. Weil vorher hat man sich ja gar nicht getraut, also wenn man nicht über irgendwelche Fähigkeiten verfügte. Und es war ja auch so, wie bei allem, man startet irgendwie und die Sache entwickelt sich. Und wenn man nicht ganz blöd ist, wird man auch automatisch besser. Und irgendwann kann man sogar Gitarre spielen. Können Sie heute Solo spielen? Ja, Soli? Ja, doch, ja, kann ich. Und Sie wissen auch, dass es Soli heißt und nicht Solos. Gerrit Meyer, vielen Dank für das Gespräch. Alles klar, ich danke. Ab sofort zu haben sein Buch Berlin Punk PVC mit einem Vorwort von Bela B. von Die Ärzte, erschienen beim Verlag Neues Leben. Und jetzt noch ein Song von ihrer Band Gerrit Meyer PVC mit Berlin by Night. When the lights go down, strangers in the subway, and you ask yourself, oh my, what's happening? You don't see them all day, they only come out at night. Don't be afraid, no, it's gonna be alright. Berlin by night, Berlin by night, Berlin by night. Strange creatures never see in the sun.